Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch den Jahresrückblick bei den Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Deutschland! Im September war die Bundestagswahl und für die CDU lief's phänomenal. Dafür musste Merkel gar nichts sagen, nicht mal eine Meinung haben, nur abwarten. Im Hosenanzug ist sie geboren. Im Hosenanzug passt sie noch rein. Und alle anderen haben verloren. Der Hosenanzug wird noch 4 Jahre bleiben. Oh Gott! Demonstranten wurden weltweit geschlagen. In Kiew, Rio und Türkei. Und Berlusconi müsste 7 Jahre Knast ertragen. 7 Jahre mit implantiertem Haar. Aber Berlin ist eigentlich egal. Ausgesperrt, das ganze Leben ist Beschiss. Und sie klauen uns die Daten. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.